das ist aber wirklich schick. Was sind denn da für ein Etikett dran? Nicole Bernhard. Nicole Bernhard. Nicole Bernhard. Nicole. Was sind denn da für ein Etikett dran? Nicole Bernhard. Nicole Bernhard. Nicole Bernhard. Nicole Bernhard. Ich denke, das ist von Margret. Ich denke, das ist von Margret. Ja, steht ja drauf. Ideale Mischung.